And are you telling the tribunal that you, who up to 1943 were the second man in the Reich, knew nothing about concentration camps? In erster Linie erwähne ich noch einmal, dass ich dieses Dokument nicht anerkenne, dass ich dieses Dokument in seiner ganzen Fassung nicht kenne und auch dieser Paragraph mir völlig unmöglich erscheint. Ich habe den Umfang und die Art, wie es in den Konzentrationslagern später nach meiner Zeit zuging, nicht gewusst. Well, now, just let me remind you of the evidence that has been given before this court. That as far as Auschwitz alone is concerned, that 4 million people were exterminated. Remember that? Das habe ich nur als Behauptungen hier gehört. Für mich ist es keinesfalls erwiesen. Diese Zahl. Können Sie mir dann sagen, wer ein solcher naher Mitarbeiter Hitlers war, jetzt im Gebiet der militärischen Luftwaffe? Und in den Wirtschaftsfragen? In den Wirtschaftsfragen war es ich. Und in den innenpolitischen Fragen? War das verschieden, welche Frage zur Diskussion stand und wie weit der Führer hier jemand zur Beratung oder zur Erörterung herangezogen hat. Wen können Sie nennen von den engeren Mitarbeitern? Wen kannten Sie persönlich? Habe ich schon gesagt, in erster Linie ich. Dass ich der zweite Mann im Staate war, als Beweis an, dass ich alles, was geschehen sei, gewusst haben müsse. Sie bringt keinerlei dokumentarisches oder sonstiges, stichhaltiges Beweismaterial dort vor, wo ich dieses Wissen oder gar Wollen unter Eid bestritten habe. Es ist also nur eine Behauptung und Vermutung, wenn die Anklage sagt, wer sollte dies nicht gewusst haben, wenn nicht Göring als Nachfolger des Führers. Wiederholt aber haben wir hier gehört, wie gerade die schwersten Verbrechen am geheimnisvollsten verschleiert wurden. Dass ich diese furchtbaren Massenmorde auf das Schärfste verurteile und mir jedes Verständnis hierfür fehlt, stelle ich ausdrücklich fest. Ich möchte es aber noch einmal vor dem Hohen Gericht klar aussprechen. Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern. Für die von Herrn Dott in seinem Schlussplädoyer neu aufgestellte Behauptung, ich hätte Heydrich befohlen, die Juden zu töten, fehlt es an jedem Beweis, sie ist auch nicht wahr. Herr Jackson hat weiter ausgeführt, dass man nicht den Staat anklagen und bestrafen kann, sondern dass man dafür die Führer verantwortlich machen müsse. Man scheint zu vergessen, dass Deutschland ein souveräner Staat, ein souveränes Reich war und seine Gesetzgebung innerhalb des deutschen Volkes nicht der Jurisdiktion des Auslandes unterworfen war. Kein Staat hat je durch eine Notifizierung das Reich rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass man die Tätigkeit für den Nationalsozialismus unter Strafe und Verfolgung stellen werde. Im Gegenteil, wenn man also jetzt Einzelpersonen, in erster Linie uns die Führer, zur Rechenschaft zieht und verurteilt, gut. Dann aber darf man nicht gleichzeitig das deutsche Volk bestrafen. Das deutsche Volk vertraute dem Führer und es hatte bei seiner autoritären Staatsführung keinen Einfluss auf das Geschehen. Ohne Kenntnis über die schweren Verbrechen, die heute bekannt geworden sind, hat das Volk treu, opferwillig und tapfer den ohne seinen Willen entbrannten Existenzkampf auf Leben und Tod durchgekämpft und durchgelitten. Das deutsche Volk ist frei von Schuld. Ich habe keinen Krieg gewollt oder herbeigeführt. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen war, tat ich alles, den Sieg zu sichern. Da die drei größten Weltmächte mit vielen anderen Nationen gegen uns kämpften, erlagen wir schließlich der gewaltigen Übermacht. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Ich weise aber auf das Entschiedenste zurück, dass meine Handlungen diktiert waren von dem Willen, fremde Völker durch Kriege zu unterjochen, zu morden, zu rauben oder zu versklaven. Grausamkeiten oder Verbrechen zu begehen. Das einzigste Motiv, das mich leitete, war heiße Liebe zu meinem Volk, sein Glück, seine Freiheit und sein Leben. Dafür rufe ich den Allmächtigen und mein deutsches Volk zum Zeugen an.